Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, volle Mannschaft versammelt. Wir mussten gerade nochmal neu anfangen, weil wir noch nie, oder doch, wir haben schon zu vielen aufgenommen. Auf jeden Fall hatten wir Probleme mit Hall. Das sollte jetzt besser sein. Und wir kommen nahtlos zum Zahlenfakt 344. Ja, immer wenn man sagt, es sollte jetzt besser sein, ist es wahrscheinlich ganz schlimm auf der Aufnahme. Bestimmt. Aber wir werden das sehen. So viel zum Disclaimer. Die 344 ist ein wunderschöner Zahlenfakt, nämlich der HP-Faxgerätefehler 344. Mhm. Und zwar tritt der auf, wenn man eine sehr alte Telefonleitung hat. Die rauscht. So viele Störgeräusche sind. Die hallt sozusagen. Ja, ja. Genau. Und die Behebung ist, senden Sie die Faxnachricht erneut, wenn sich die Qualität der Telefonleitung verbessert hat. Ansonsten müssen Sie sich an Ihren Telefondienstleister wenden. Ja. Ja. Ja. Also sobald man Glasfaser hat, kann man dann ein Fax senden. Ja, das ist ja für 99% aller Fax-Fehlermeldungen ist ja die Fehlerbehebung, senden Sie die Faxnachricht erneut. Ach ja, schön. Sorry. Auch was nie ausstirbt. Ja, leider. Ja, ja, wir haben dann auch so einiges an Fehlern eingebaut in die letzte Folge, deswegen kommen wir zu den Errata. Und ganz vorne mit dabei haben wir uns geoutet als Star Trek Noobs. Ja, das auch, aber Star Wars Noobs noch viel mehr. Ja, es ist ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Man stellt sich irgendwie beide Füße in zwei großen Fetttöpfen vor. Wir haben behauptet, wir wüssten ja gar nicht, wie Darth Vaders Castle, Schloss aussieht. Und das ist für mich zumindest falsch, weil das sieht man in Rogue One, hat uns Hagen gesagt. Und ich habe das dann auch mal auf YouTube nachgeguckt. Und tatsächlich, da ist diese Szene auf Mustafar, dem Lavaplaneten, wo da so ein komisches Schloss an einem Lavawasserfall steht. Und das ist wohl Vaders Castle. Tja. Da muss ich sofort an He-Man denken. Und Skeletor. Castle Grayskull. Ja. Ich wollte noch ein bisschen reingrätschen zu eurer letzten Folge, als ihr über Video versus Text Tutorials gesprochen habt. Ja. Und zwar bin ich ein bekennender Hasser von Video Tutorials. Aber ich habe natürlich nochmal darüber nachgedacht und eure Argumente gehört und möchte es dann nochmal einschränken. Ich denke, es hängt einfach von der Situation ab. Also ich finde, wenn ich einen Fehler habe oder ein Problem lösen will, dann hasse ich ein Videotutorial. Mm, ja. Wenn ich jetzt joggen gehe oder so, um mir Wissen drauf zu schaffen, dann ist ein Videotutorial natürlich was Feines. Insofern braucht man wahrscheinlich für alles beides. Ja, ja. Also, was nicht mehr der Fall ist, leider. Also was bei mir den Unterschied gemacht hat, ist, das Videotutorial hat es mir so vermittelt, dass ich kapiert habe, wie es denn geht. Also was ist das Prinzip dahinter? Aber dann sind es wahrscheinlich eher Grundlagen, wo Videotutorials sinnvoll sind und nicht, weil ich habe so oft halt erlebt, ich suche jetzt, okay, wo ist jetzt in Cinema die Funktion, ein Array zu machen? Und dann fängt er an mit, ja, ich habe mir jetzt mal ein Testprojekt überlegt, da machen wir jetzt einen Baum, da habe ich hier Assets runtergeladen und eine Textur draufgelegt und blabliblub. Und halt in Minute 37, 5 Sekunden kommt dann schnell auf dem Bildschirm, wie er die Funktion benutzt, die ich eigentlich wissen will, wo die ist. Ja, also zum Nachschlagen. Dann geht das Tutorial noch mal eine halbe Stunde weiter. Zum Nachschlagen eignen sich Videos nur sehr bedingt, das stimmt. Was erstaunlich ist, weil wir haben ja jetzt so viel Machine Learning Kram, dass man das ja auch besser taggen können müsste. Nee. Ja. Naja, es gibt ja zumindest so die Auto-Untertitel-Geschichte, da kannst du ein bisschen mit. Kann man da suchen eigentlich? Das wäre toll. Da kann man zumindest scrubben und man sieht es, glaube ich, oder so relativ entspannt. Ich glaube, ich habe auch schon gesucht in Untertiteln, aber ich weiß nicht mehr, ob das auf YouTube selbst war oder irgendwie mit einem Third-Party-Ding. Ja, aber scrubben ist auch immer schwierig. Also ich bin ja sehr froh, dass es auf YouTube die Funktion gibt, dass du, wenn du die Pfeiltasten benutzt, der 15 Sekunden vor- und zurückspult, was ich mittlerweile sehr oft benutze. Was übrigens auch, wenn man ein iPad mit Tastatur hat, bei vielen Videoplayern inzwischen geht. Ja, aber nur im Vollscreen-Modus. Ja, ja. Du musst immer erst in den Vollscreen-Modus gehen. Im Zuge dessen sei übrigens auch nochmal ASCII-WWDC erwähnt. Bitte? Ja, kennt ihr gar nicht? Das ist gut. Das ist echt super. ASCII-WWDC.com, das ist eine Volltextsuche auf alle Untertitel aller WWDC-Sessions. Und da kann man dann quasi nach Dingen suchen, an die man sich erinnert und dann klicken und dann kommt man an den Teil des Videos, der entspricht. Ach so, ich dachte jetzt, sie hätten die Sessions in ASCII-Zeichen umgewandelt. Da gibt es ja diese Videoplayer, die das Video in ASCII-Zeichen zeigen. Nee, der Teil ist super und ist jetzt, ist glaube ich, auch in das Developer-Suche auf der Apple-Seite integriert, so halb. Also die haben das irgendwann mal entweder gekauft oder auch gemacht, aber die ASCII-Seite gibt es auch noch, was schick ist. Ja, aber jetzt das wäre ein großes Rabbit Hole, weil aktuell die Suche auf der Apple-Seite und die Dokumentation, meine Fresse. Ja. Die haben alles viel hübscher gemacht, die App. Mhm. Aha. Also wenn ich was suche, aber was ich noch kurz anbringen wollte, so bei diesen ganzen Referenznachguck-Geschichten, ist ja auch schon immer noch Stack Overflow so ein Punkt, wo man erstens die Suchergebnisse kriegt und hinkommt und an sich auch was findet. Aber ich muss sagen, gefühlt ist Stack Overflow viel schlechter geworden als vor 10 Jahren. Ja. So, also ist einerseits, lass mal den ganzen Swift-Kram raus, also der für die Mac-Seite natürlich mich nervt ohne Ende und vor allem auch, weil halt, was weiß ich, welche Swift-Version da benutzt wurde bei der Antwort. Hm. insgesamt, man findet oft eine Frage zu einem Thema und viel zu selten eine schöne, autoritative Antwort. Also, obwohl sie dieses Bewertungssystem haben und so weiter. Man hat so, okay, mir hilft es oft, so eine Idee zu bekommen, wie man es denn eigentlich macht, aber den letzten Meter muss man immer noch selber gehen an der Stelle. Und ja, vielleicht sollte ich einfach mal dann danach die Antworten dann nochmal befüllen. Aber irgendwie ist der. Ich bin nicht mehr, früher habe ich da viel geantwortet auch und geschrieben. Inzwischen ist es eher so, ja, ich bin auch gerade noch zu noob in dem Zeug, was ich ansonsten angucke, dass ich es halt auch aufschreiben will, weil ich will jetzt nicht in das Rauschen beitragen. Mhm. Aber das Einzige, was ich mache, ist Zeug hochbewerten, das halt viel tiefer ist und eigentlich die richtige Antwort ist. Also ein so ein Beispiel war... Ja, das sind die Klassiker. Ich habe jetzt, weil ich ein bisschen C-Sharp gemacht habe und irgendwie mich ein bisschen mit dem Alto beschäftigt hat, so ein Xerox Alto-Emulator ein bisschen angepackt und da wollte ich ein bisschen was mit Netzwerk machen und was rausfinden und da gab es halt echt so auf der Stack Overflow original die richtige Antwort, so als fünfte Antwort und viel weniger hochgevotet und das ist so eindeutig die richtige Antwort, wie man denn seine eigenen IP-Adressen nachguckt auf so einem Gerät, dass ich mich echt wundere, okay, unsere Profession ist schon auch echt am Arsch. Das Problem ist ein bisschen, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass unsere Profession so männerlastig ist. Das kann man jetzt vielleicht als Seitennote da irgendwie dran kleben. Aber es gibt halt am Anfang, wenn man was lernt beim Programmieren, habe ich den Eindruck, bei vielen erst die Phase, wo man sehr selbstsicher ist und die Phase, wo man bescheiden wird, kommt dann erst ein paar Jahre später. Und ich denke, deswegen gibt es dann auch sehr viele Antworten, die sich sehr sicher sind, aber trotzdem falsch. Aber also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass immer dabei steht, welche Code, also welche Programmiersprache ist es, welche Version wurde da benutzt, zum Beispiel von Unity. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die ich ganz fürchterlich finde bei den Unity-Foren, da findet man ja auch hin und wieder ganz nette Sachen, dass ganz prominent unter dem Avatar des Schreibenden steht, wann der beigetreten ist und relativ klein unterm Beitrag, wann der Beitrag verfasst wurde. Und ich sehe immer dieses beigetreten 2011 und dann denke ich mir, oh Gott, ja, der Thread ist viel zu alt. Und dann muss mein Hirn, erstmal schauen, von wann ist der Thread eigentlich. Ja, und für Unity hast du ja die Unity-Foren, die schlimm sind und diese Unity-Answers, was der so eine Stack Overflow Instanz ist, die schlimm ist, und dann Stack Overflow Unity. Und aber da muss ich Google auch ein bisschen schimpfen, weil ich finde es viel zu kompliziert, Suchergebnisse zeitlich einzuschränken. Also diese 5 Klicks, bis ich da endlich wieder dabei bin, zu sagen, ich will jetzt Suchergebnisse von dann bis dann zu haben, finde ich nicht schön. Hast du dir nicht gemerkt, wie man das oben im URL-Schema angibt? Weil normalerweise gibt es immer so eine Textparameter-Geschichte. Das kannst du dann irgendwie in einen Bookmarklet oder was auch immer packen. Eieiei, du sagst Sachen. Ja, man kann Dinge machen mit diesen Netz- und Textfeldern. Tools klicken, beliebige Zeit und dann gibt es diese blöden, oh ja, nee, es ist wirklich, ich hätte da gerne eine Seitenleiste, aber vielleicht gibt es das auch. Wer weiß. Ja. Aber es wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht, wenn Stack Overflow so ein bisschen bessere Integration hätte für Versionierung, was Programmiersprache angeht. Ist ja ein Problem, das mittlerweile überall auftaucht. Also sei jetzt Python oder JavaScript auch komplett. Also die ganzen Webzeug, was ich mir anguckt, also da ist ja auch so, welche Version von JavaScript was kann und wie. Und dann ist es jetzt in Node, ist es im Browser, ist es auf dem Server, ist es im Präkompilat, bevor es jetzt irgendwie in den Browser geht, weil wir irgendwie ja mit diversen Mitteln alles benutzen kann, immer. Und Welches ECMA hätten es denn gern? Ja, natürlich nur das Neueste. Natürlich. Präkompilat, das klingt versaut. Das klingt so leicht medizinisch. In diesem Sinne kommen wir zum eigentlichen Teil der Agenda und da steht nochmal das iPhone XS ganz vorne drauf. Es gibt mehr Eindrücke. Ja, ihr habt nämlich eins jetzt. Oh. Ja. Man will es gar nicht glauben. Also du siehst was. Also du hast so ein Case gekauft. Das sieht aus wie die Cases, die man bei Apple bekommt, damit man das in Prototypen versteckt, so die Größenordnung. Weil da ist halt so einen Bottich außenrum, dass man schon fast denkt, das ist so ein aufgeblasenes iPhone 4. Ich habe mir halt ein Case gekauft, was sehr ähnlich ist zu dem, was ich für das ältere hatte. Leider ist es noch ein bisschen dicker, weil es sollte auch günstig sein, aber das hat halt mein iPhone geschützt. Und diese Cases, die du hast, die 800 Euro kosten von Apple, wollte ich mir jetzt auch nicht leisten. Vielleicht hast du Glück und ich habe noch ein schwarzes und dann gebe ich dir das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass das schützt und es tut's auch. Also ich war sehr überrascht, wie schnell ich mich an die neuen Gesten gewöhnt habe. Mhm. Eigentlich am ersten Tag schon. Ja. Und es ist, wie du damals gesagt hast, Martin, plötzlich ist es ganz komisch, Devices mit Home-Button zu benutzen. Oh ja. Was mir aufgefallen ist, ist, Apple hat natürlich wieder den typischen Apple-Fehler, weiß ich nicht, aber das typische Apple-Ding gemacht, nämlich das iPhone ist halt jetzt symmetrisch. Das heißt, es kommt sehr häufig vor, dass ich es halt falsch rumhalte und dann Face ID natürlich nicht klappt. No. Und ich verstehe das nicht, warum Face ID nicht von oben, warum Face ID nicht auf den Kopf klappt. Das verstehe ich nicht. Wobei ich orientiere mich da an den Knöpfen halt einfach, also an. Ja, Power, aber dadurch, dass ich dieses Riesencase habe, sind die verstärkt. Ja. Okay, verstehe. Sind auch vor Beschädigung und Betrachtung geschützt. Was auch so ein Vorteil ist von dem Apple Case, der hat unten einfach einen Ausschnitt, also ja, man hat einen optischen Hinweis, ja, wenn man es falsch schon hebt. Das stimmt. Und der Notch, der ist ja nicht sichtbar, weil es ein OLED-Display ist. Wie schwarz ist das schwarz? Schwarz. So, cool, dass du den Notch nicht siehst, wenn der Hintergrund schwarz ist. Dann, ich habe es nicht geschafft, mein iPhone dazu zu bewegen, mich zu erkennen, wenn ich keine Brille auf habe. Okay, faszinierend. Gar nicht? Selbst mit dem alternativen Face. Ja, dann hat, das geht mir auch geht so. Geht nicht. Krass. Geht nicht. Alternativen. Und selbst mit dem ganzen iOS 12 verbesserten Schnickschnack-Schnu, was du gemeint hast. Was muss ich da machen? Nee, es ist einfach besser. Ja, nein, also mit du hast Brille bin ich nicht. Bist ja mit 12 gestartet praktisch. Ja. Krass. Ich finde das gerade total faszinierend, weil ich habe dieses Problem so überhaupt gar nicht, dass ich mich, also ich habe nie drüber nachgedacht, das hat einfach funktioniert. Und ich hatte letztens die Erfahrung, ich hatte so eine seltsame blaue Gesichtsmaske drauf, um die Poren zu reinigen. Und selbst das hat funktioniert. Also ich sah aus wie ein Schlumpf mit Bart und selbst da hat mich irgendwie noch mein iPhone erkannt. Das Einzige, was weiß ich nicht, ist bei mir ist Sonnenbrille, aber das ist auch relativ einleuchtend. Das klappt bei mir. Echt? Sonnenbrille ist bei Annalena auch Hit or Miss, aber geht ab und zu. Ja, kommt auf die Sonnenbrille an, glaube ich. Also ich habe eine, bei der klappt es besser und bei der anderen gar nicht. Welche Distanz hast du denn zu dem Telefon, wenn du das machst? Also das ist halt viel zu nah. Das hier braucht es war jetzt eine Handbreite. Also, okay, warte, ich teste. Es hat sich rausgestellt, meine 8 Dioptrien sind dran schuld. Genau. Ich halte mein Handy einfach zu nah dran. Diese Erfahrung hatte ich mit Annalena, weil wenn die eben keine Brille auf hat, allem ist auch so, diese Geschichte so nah am Gesicht und dann geht's nicht. Und dann musst du erst wieder weiter weg und dann wieder hin. Ich habe gerade die Erleuchtung, weil ich denke, ich habe mir gerade gedacht, im Bett funktioniert mein Telefon nie. Aber im Bett habe ich halt auch keine Kontaktlinsen drin und mache deswegen wahrscheinlich den gleichen Fehler. Genau, das war so bei Annalena dann der Fix. Also sobald sie das wusste, konnte sie praktisch. Siehst du, haben wir endlich mal wieder was Hilfreiches hier. Ding. Sehr schön. Diese Folge bitte im Kalender ankreisen. Ja. Dann ist mir noch was aufgefallen. Ich habe gestern meine AirPods verlegt und bin dann auf Find My iPhone gegangen. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, alle Devices offline. Und warum? Weil iOS 12, ohne mir es zu sagen, Find My iPhone ausgeschaltet hat beim Updaten. Ups. Und da muss ich ja sagen, what the fuck? Weil natürlich machst du Find My iPhone erst, wenn du es brauchst. Hm. Und wenn dann dein Handy weg ist und du hast es halt nicht eingestellt, das ist nicht schön. Das stimmt. Früher musste man ja, also wenn man ein altes Telefon löscht, das Ausschalten auf dem Telefon. Ich glaube, das ist auch immer noch so, keine Ahnung. Mhm. Aber dass sie automatisch was ausstellen, ist irgendwie nicht gut. Ja, oder halt nie angestellt hat. Allerdings war ich dann positiv überrascht, weil die AirPods haben wieder gepiept. Das ist mir im letzten halben Jahr gar nicht mehr gelungen. Oh, nice. Also mit dem alten Handy. Und dann habe ich sie auch wieder gefunden. Das war toll. Ansonsten, die Kamera geht halt viel schneller, was sich angenehm anfühlt, finde ich. Ja. Also, du hast vielleicht den Vergleich nicht so, Martin, weil du ja das 10 schon hattest, aber im Vergleich zum 7er ist das schon eine Riesengeschwindigkeit. Meinst du die Kamera aufmachen oder meinst du das Foto Nein, selbst das abdrücken, machen? Das ja, ja. Ja, ja, das hat sich in der Tat auch nochmal vom 10 zum 10S irgendwie massiv verändert, finde ich. Also massiv ist vielleicht das falsche Wort, aber man merkt, man spürt das irgendwie, dass das schneller ein Foto macht. Oder anders. Und dann fand ich sehr lustig eure Diskussion letztes Mal über das sogenannte Beauty Gate, also die Bilder bei Lowlight-Kameras. Denn vor 2 Wochen kam Aga angerannt und hat gesagt, hey, warum sind die Bilder kaputt? wenn ich Fotos mache. Die ist dann nämlich ganz selber drauf gekommen, dass da irgendwas anders ist. Und zwar, du hast halt einfach diesen Korn-Effekt nicht mehr, sondern es geht vor allem, was ich ganz irritierend fand bei der ganzen Berichterstattung, es geht vor allem für die Backkamera, nicht für die Frontkamera. Denn die Backkamera versucht halt eine Lichtstimmung auszugleichen auch. Ja. Also die Fotos sehen gar nicht aus, als wären sie im Dunkeln aufgenommen. Genau, das stimmt. Der gleicht das aus. Und der Effekt ist halt, also ich finde schon sehr wahrnehmbar und fühlt sich an wie dieser eine Photoshop-Filter, Staub und Kratzer entfernen, ein bisschen zu hoch gedreht. Also wo man es halt ganz gut sieht, ist, wenn du so einen gemusterten Pulli anhast, das läuft alles zusammen. Oder wenn man einfach den Dom fotografiert, der hat nämlich dann keine Sommersprossen mehr. Ja, also dieses kontrollierte Experiment, das wir mit meinem iPhone X und deinem 10S gemacht haben, oder Agas 10S, war hier so in der Kammer. Und in der Kammer hat die Tür so weit aufmachen, dass man gerade noch was sieht, aber nicht. Da kommt man gutes Licht justieren und dann haben wir mich fotografiert. Und einerseits die Sommersprossen sind weg, das war so ein Punkt. Und das andere war auch im graumelierten T-Shirt hat man halt genauso diese musterzerstörende Wirkung von so eigentlich Image-Codex gefühlt gesehen. Also wirklich, da war halt einfach dann mal so, das Muster war kaputt und anders und ja, ist nicht so fein. Und im Alten hast du halt ein bisschen weniger Helligkeit, aber so eher das, was du da willst. Also ich bin da auf Agas Seite, zumindest für die Lowlight-Geschichten. Also ich würde mir einfach eine Option wünschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es technisch möglich ist. Die Frage ist, ob es noch geht. Es gibt ja diesen von Halight, also der eine App, mit der man RAW-Bilder machen kann und relativ viel Kameraeinstellungen, gibt es einen Blogpost, weil die haben sich jetzt damit auseinandersetzen müssen, dass auch die RAW-Bilder ganz anders daherkommen. Ah, okay. Und die erklären ein bisschen, was denn so gemacht wird. Haben wir ja in der letzten Folge verlinkt und besprochen. Ja. Mhm. Genau. Also man sieht es natürlich sehr, wenn man reinzoomt in so ein Bild. Wenn man das nur so von Weitem betrachtet, fällt es gar nicht auf den ersten Blick. Das ist auch sehr interessant. Eigentlich auf der iPhone-Größe selber, so wenn du wirklich so das Bild in der Skalierung hast, wie du es auf dem iPhone dann wieder siehst, dann ist alles eigentlich super. Ja, und in der vollen Auflösung dann auf dem Rechner und so weiter, da gibt es dann so Details. Jetzt mag man das mehr mögen oder weniger mögen. Es hat bestimmt viele Vorteile in vielen Lichtverhältnissen. So an sich ist, dass die Kamera besser ist per se, würde ich jetzt auch nicht bestreiten wollen. Aber so für die Lowlight-Geschichten definitiv ist so eine ist so ein Ding. Bisschen schade. Man kann ja auch mal wieder mit Blitz arbeiten wahrscheinlich, weil ich glaube, die Fotos dürften wahrscheinlich auch viel besser werden jetzt. Also in der Tat wollte ich auch gerade anmerken, der Blitz ist sowas von besser geworden. Also ich weiß jetzt nicht, ob zum im Vergleich zum 10 auch nochmal so viel besser geworden ist, weil so oft nutze ich Blitz tatsächlich nicht, weil ich irgendwie Blitzfotos nicht schön finde. Aber ich habe jetzt irgendwie gestern oder vorgestern habe ich ein Blitzfoto gemacht und das sieht halt nicht aus wie ein Blitzfoto. Und das, da war ich total begeistert. Ja. Oh, weil ich habe den Blitz ja permanent ausgeschaltet. Ich auch. Das ist so ein für die Situation ist es, glaube ich, inzwischen ganz okay, weil er ist relativ schnell. Er ist halt für das Subjekt auch immer so ein bisschen anstrengend. Aber das Bild ist, ich glaube, da kriegst du halt mit der Sensortechnologie jetzt einfach brillante Bilder raus, wenn du eine gewisse Distanz einhalten kannst. Ja. Du musst halt anders mitarbeiten. Ja, ich glaube, das ist auch alles so ein bisschen je nach Bedingung und Vorliebe. Ich habe irgendwie auch letzte Woche nochmal so ein paar Tests dann ergoogelt, unter anderem von Anantech, und die meinten halt auch ganz klar irgendwie, dass das 10S so viel besser wäre bei Lowlight, und also im Vergleich zum 10. Insofern ist wohl echt eine Frage von Subjekt und Subjektivität. Nein, das ist, ich gehe davon aus, dass alle Beteiligten recht haben. Es ist einfach nur interessant irgendwie, dass wir also, da uns jetzt mittlerweile in einem Gebiet bewegen, wo halt irgendwie gar nicht mehr klar sagbar ist, okay, das ist jetzt so und so. Ja. Gut. Um mal überzuleiten, ich bin diese Woche über einen Artikel auf Touch Arcade gestolpert, und zwar zum Apple TV. Oh ja. Wie wir wissen, hat es ja nicht ganz so funktioniert. Die Zukunft des Fernsehens sind Apps. Aber der Artikel beleuchtet das natürlich eher unter dem Spieleaspekt. Anhand einer Meldung, die irgendwie seit einiger Zeit unterm Radar gelaufen ist und Ihnen auch jetzt erst aufgefallen ist. Und zwar Minecraft wurde eingestellt für Apple TV oder wird eingestellt für Apple TV. Und das ist ja schon ein sehr deutliches Zeichen, dass das Ganze ziemlich in die Hose gegangen ist. Genau, also man kann es jetzt schon nicht mehr kaufen. Man kann es noch runterladen, wenn man es schon gekauft hat. Aber seit 24. September ist das quasi nicht mehr verfügbar. Ja. Ich finde interessant, dass Apple eigentlich nach dieser Vorstellung, die dann in die Hose gegangen ist, unter anderem wegen des Controllers oder Nichtvorhandenseins eines Controllers, so wenig reagiert hat und versucht hat, das nochmal umzureißen oder zu retten. Ja, also man steckt da nicht drin. Also es ist irgendwie, ich frage mich auch, was da schiefläuft, dass sowas, also gerade Gaming-Technologien bei Apple ja gerne mal irgendwie so massiv gegen die Wand fahren. Der Controller war sicherlich ein Punkt, und ich glaube, der andere Punkt war halt schon auch, dass man einfach kein Geld verlangen konnte auf dem Apple TV. So, also das war halt immer noch so quasi, mach's noch Universal zusätzlich zu deinem iOS-Bild. Und dann hast du halt wenig Anreiz, tatsächlich den Apple TV per se zu unterstützen, weil er nur mehr Arbeit ist für... Was natürlich auch ein bisschen an dem App Store lag, auf dem Apple TV. Ja, ja. Und ich fand auch einen Riesenpunkt, die Speicherrestriktionen. Dass du deine App umbauen musstest, damit es überhaupt auf dem Apple TV läuft und die Daten streamen, was ein ziemlicher Aufwand war. Ja. Ich glaube auch, wenn Apple nicht hergeht und nochmal einen aktiven Push macht, dann war es das halt auch an der Stelle. Also Varianten, die man sich so vorstellt. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen ruhig geworden um Apple TV an sich. Also es könnte sein, dass da nochmal irgendwas kommt, weil schon so lange nichts ist. Oder es bleibt halt jetzt so dieses Abspielgerät im Wohnzimmer. Aber so eine Geschichte, die zum Beispiel super easy wäre, wie ich dich spielen sehen habe am MacBook, wäre halt einfach die Bluetooth-Controller von Xbox und PlayStation unterstützen. So zack, dass die Leute, die eine Konsole zu Hause haben, halt auf dem Apple TV auch zocken können. Und schon könntest du ganz, ganz einfach eine Indie-Plattform werden wieder, wenn du ein bisschen Marketing reinsteckst und ein paar tolle Titel darüber holst. So. Weil dann ist es halt nahezu null Aufwand, kurz mal den PlayStation-Knopf gedrückt oder da mal angesteckt, und dann spielst du halt auf dem Apple TV. Ja, und was natürlich jetzt auch da ist, das wird in dem Touch Arcade-Artikel auch genannt, ist, die Switch ist halt jetzt da. Und das nimmt schon nochmal viel Aufmerksamkeit von dem, ich brauche jetzt, und der Markt auf iOS hat sich ja auch sehr verändert. Also da gibt es ja auch gar nicht mehr so viel diese Titel, die ich auf dem Apple TV habe. Stimmt, ja, also Oceanhorn oder so ja. Diese, wir machen mal einen Klon von dem Ding, der ganz okay ist oder ganz, ganz schick ist, gibt es auch immer weniger, das stimmt. Wobei, was ich habe ja in diese AAA Lookalike-Titel ja kaum reingeguckt. Also es gibt ja diverse von Asphalt über sonst irgendwas, so diese, wir tun so, als wären wir eine Konsole und machen auch viel Grafik rein und haben halt die Basisgenres eigentlich abgedeckt. Also das gibt's schon auch. Mich interessiert es irgendwie nicht, weil es so herzlos ist. Ich habe das, also für mich persönlich ist Apple TV so die Casual Big Screen-Konsole. Und damit meine ich halt, da spiele ich jetzt nicht solche Sachen wie Oceanhorn oder so, wo die halt tatsächlich lange Aufmerksamkeit benötigen, sondern halt eher so Sachen wie Alto oder Kingdom oder sowas, wo man einfach nur mal einmal für 5 Minuten das Ding anmacht und dann macht man es wieder aus und dann ist gut. Also ich muss sagen, der Weg, den mir jetzt eher was bringen würde oder den ich jetzt eher gangbar fände, wäre der Inverse-Switch-Weg, den Apple gehen könnte. Und zwar das iPhone als das Gerät, was die Daten und die Power liefert und dann streamst du an einen TV und kannst einen Controller dranhängen und hast plötzlich eine Konsole. Das wäre, glaube ich, eher ein Weg, der wieder gehen könnte. Ja. Ja, es ist halt, also dieses ganze Video über WLAN-Ding, ist es halt irgendwie immer so. Ja, oder meinetwegen mit einem Kabel, wo ich das iPhone halt dann mit dem Rechner verbinde, solange ich einen Controller dranhängen kann und dann eine Konsole habe, könnte das was sein. Also technologisch ist das ja alles gelöst. Also jeder, der schon mal die PlayStation Remote gespielt hat, entweder auf seinem Mac oder auf dem PC, das ist, die Latenz ist okay. Da kann man. Findest du, echt? Ja, also ich habe das öfter gemacht, weil irgendwie so das Wohnzimmer besetzt war. Okay. Und dann sogar mal aus Versehen, und das war das Schrägste, wobei das war natürlich jetzt auch nicht so ein nicht ein Jump'n'Run, sondern ein bisschen was Luscheres. Aber ich habe selbst eigentlich aus Versehen aus meiner Amerika PlayStation 4 gespielt. Aber das war halt jetzt kein Jump'n'Run. Also, ja. Aber ich habe das schon erfolgreich gespielt, ohne dass ich mich genervt habe. Ich glaube, ich war so skeptisch, weil ich einfach Airplay im Kopf habe und das funktioniert halt definitiv nicht. Ja, ja. Ob es Apple jetzt hinkriegt, ist wieder was anderes. Ich würde sogar ein Kabel in Kauf nehmen, wenn man es leicht in den Monitor reinstecken kann. Solange ich halt ein Spiel, ja. Aber ich meine, nötig ist es nicht. Ich habe eine PlayStation, ansonsten kann ich immer noch leidlich am Mac spielen. Ich glaube bloß, dass es interessant wäre, da sich aufzustellen. Ja, ist die Frage, ob es für Apple interessant ist. Aber das wird sich zeigen, ob da in Zukunft noch was passiert oder nicht. Ja, nichts mehr passiert bei Google Plus. Das macht nämlich zu. Mich hat total überrascht, dass es noch gab. Ich habe im Zuge dessen tatsächlich auch gehört, dass es durchaus noch Communities auf Google Plus gibt, die tatsächlich frequentiert wurden und für die das jetzt natürlich irgendwie alles so ein bisschen schlimm ist. Insofern sollte man wahrscheinlich nicht zu sehr irgendwie in Gelächter ausbrechen. Die können ja jetzt auf Wave umstellen. Oder so, ja. Aber Google Plus wird tatsächlich dicht gemacht demnächst, auch weil irgendwie 500.000 User-Datensätze potenziell gefährdet war, wegzukommen. Das ist irgendwie eine Sicherheitslücke, die sie im März zugemacht haben, aber dann laut internen Memos gemeint haben, okay, da reden wir jetzt nicht drüber, weil wir haben keine Indizien dafür, dass tatsächlich was weggekommen ist und wir wollen ja nicht mit Facebook zusammen in den Nachrichten sein. sehr schön. Ja. Ja, aber ja, jetzt noch schnell Google Plus angucken, bevor es dann weg ist. Ja, und dann wollte ich noch kurz was einschieben zu dieser großen Big Hack Story, die bestimmt auch in den Nachrichten war die letzte Woche. Kurz zusammengefasst, es gibt irgendwie von Bloomberg eine große Reportage dass ein chinesischer Serverhersteller, nämlich Supermicro, angeblich auf seinen Motherboards getarnte Chips quasi eingebaut hätte, die so aussehen, einfach wie ein Widerstand, in Wirklichkeit aber irgendwie Code injizieren, CPUs patchen und Microcode injizieren und was nicht alles und da über geheime Spionagefunktionen quasi ausführen können. Alles, was ich bisher dazu gelesen habe, ist sehr faktenarm. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon diverse Leute, die da hinterfragen, ob da wirklich Fakten an dieser Geschichte dran ist oder ob das einfach nur ein Bedrohungsszenario ist, das halt glücklicherweise genau in der Woche zusammenfällt mit einem Bericht der US-Regierung, die eben gerne möchte, dass die Supply Chain, was Elektronik angeht, wieder in Amerika stattfinden kann. Insofern, ich glaube, das ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich verlinke euch da eine Story dazu von Erich Möchel, der ein bisschen geguckt hat und nichts gefunden hat, im Prinzip. Mhm. Ja, eigentlich krass, ne? Dass es so eine Story dann steht in so einer Zeitung, die jetzt doch nicht kein Käseblatt ist und dann, so wie es ausschaut, doch gar nichts dahinter war. Ja, ist vor allem dann halt auch so, da steht dann halt auch ja irgendwie Amazon und Apple hätten da irgendwie was gefunden und auch zusammengearbeitet mit der US-Regierung und was nicht alles. Mhm. Und sowohl Apple als auch Amazon verneinen das halt in äußerster Form und die PR-Abteilungen jeweils sagen, das entbehrt jeder Realität, was da steht. Ja, seltsam. So ein bisschen Fact-Checken muss man doch seine Artikel auch. Hm. Vielleicht hat Bloomberg ja recht und alle anderen lügen, aber keine Ahnung. Ich wollte nur ein bisschen, falls man da nicht mitbekommen hat, dass das potenziell vielleicht gar nicht so sehr stimmt, noch eine Gegenstimme präsentieren. Kommen wir zu anderen aktuellen Ereignissen von vor zwei Wochen? Nein, eine Woche, oder? Nee, schon wieder zwei Wochen. Zwei Wochen. Aber zum Stichwort Super und Mikro ist mir noch eingefallen. Ja. Sony bringt die PlayStation One als Mikro-Edition raus, so wie Nintendo das mit seinen Konsolen gemacht hat. Und das Konzept wird genauso absurd sein. Da sind dann ein paar Spiele vorinstalliert und die bisher bekannte Auswahl ist wohl auch ein bisschen strange. Ja, aber Sony kann wahrscheinlich wenigstens ausreichend Stückzahlen liefern. Das wahrscheinlich schon, allerdings haben sie natürlich nicht von allen wichtigen Spielen die Lizenzen. Tja, meh. So wie Nintendo. Genau, in Berlin war die EGX. Die EGX ist eine Spielemesse, die es schon länger gibt in Großbritannien, Birmingham, glaube ich. Ja, die Eurogamer Expo. Ja, genau. Ja. Birmingham war sie dieses Jahr eine Woche früher, was mich total verwirrt hat. Ich hatte mich schon mit anderen Indies zum Essen verabredet, die dann aber in Birmingham essen gegangen sind, während ich dann in Berlin war. Ich bin da über seltsame Wege irgendwie eingeladen worden und sollte einen Vortrag halten und dann habe ich abgesagt und gesagt, ich habe keine Zeit, einen Vortrag zu halten, leider. Und dann wurde mir gesagt, kein Problem, dann setzen wir dich auf ein Panel. Und das Panel ging dann über Indie-Spiele. Leider, und da muss ich sagen, bin ich meiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen, war das rein männlich besetzt. No. Sechs Männer mittleren Alters. Alle weiß. Die meisten mit Bart, alle weiß. Sehr gut. Wie viele Brille? Reden über Indie-Games. Und ich meine, ein Panel mit sechs Leuten ist eh Quatsch bei einer Dreiviertelstunde. Ja. Man könnte jetzt sagen, Panels sind grundsätzlich Quatsch, aber. Ja, ich würde sagen, zwei Leute, die unterschiedliche Meinungen haben mit einem Moderator, finde ich okay. Ist es dann überhaupt noch ein Panel? Weiß ich nicht. Auch nicht. Ja. Das wirst du diskutieren, aber ich weiß nicht, ob man das zu zweit oder zu sechst machen muss. Mhm. Also, leider funktioniert es halt eigentlich immer nicht, weil du nur zwei Sätze sagst in dem Ganzen und ich will mich da jetzt auch nicht besonders beschweren, weil für mich war das cool, ich konnte da mir die Messe ansehen und es hat auch Spaß gemacht, da zu sitzen und dann die zwei Sätze zu sagen. Es ging um Indie-Games und warum die Innovationen nur von Indie-Games kommen, was ich als These schon ein bisschen steil vage, steil und vage finde, aber gut. Ansonsten, die Veranstaltung hat in der Station Berlin stattgefunden, da ist auch immer die Republika. Hm. Freitags war nicht viel los, das war dann eine sehr geisterhafte Stimmung, aber die Samstag und Sonntag waren gut genug gefüllt, sodass die Stimmung nett war. Im Grunde ist es eine Consumer-Messe, das heißt, man kann da Spiele anspielen, die eventuell erst noch erscheinen, so wie Days Gone zum Beispiel war da. Der große Teil der Halle wurde von Sony übernommen. Ja. Und es gab auch einen Indie-Game-Stand, was ich sehr schön fand, wo ein paar Spiele gezeigt wurden. Zum Beispiel, wie heißt das Adventure, was letztens rausgekommen ist, das deutsche, wo alle infiziert sind. Unforeseen Incidents. Unforeseen Incidents wurde gezeigt, zum Beispiel. Ah. Und da habe ich nochmal Lonely Mountains Downhill gespielt. Mhm. In einer neueren Version, jetzt mit dem zweiten Berg, und muss sagen, ich war ziemlich begeistert, weil es jetzt so open-worldig geworden ist. Also nochmal zur Erinnerung, ist ein Spiel von Megagon. Die haben früher hauptsächlich iOS-Sachen gemacht, And Then It Rains zum Beispiel oder Twisted Lines. Und Lonely Mountains fährst einfach mit dem Rad einen Berg runter. Aber das ziemlich Coole ist, dass du nicht die vorgegebene Strecke hast, sondern du hast immer so Waypoints, die du erreichen musst und kannst eigentlich überall runterfahren, wo es halt geht. Und dann fährst du erstmal den ganz normalen Weg, dann entdeckst du eine coole Abkürzung und so weiter. Also es hat sich echt schön entdeckermäßig angefühlt. Und ich freue mich immer noch sehr auf das Spiel. Soll wohl nächstes Jahr erscheinen. Ja, also hier steht 2019 als Release-Date für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. A-U-A. Ich habe in die Agenda nur Mac und PC reingeschrieben, aber das ist ja schön, dass sich das erweitert hat. Wow. Ansonsten EGX, war nicht besonders teuer. Also für mich gab es jetzt nicht so viel, weil ich die AAA-Titel nicht unbedingt anspielen wollte. Aber man kommt da in einem Tag ganz gut durch. Es gab einiges an Vorträgen. Ich glaube, die kann man sich auf der Seite auch nochmal im X-Livestream nachgucken. Ganz unterschiedliche Vorträge. Also war ganz interessant. Und dann war ich noch auf einem Hörertreffen von Auf ein Bier, mit wo der Dom Schott auch war. Und sein erstes Hörerbier geschenkt bekommen hat und total begeistert. Ja, das war auch ganz nett. Also ja, ganz lustiger Kurztrip nach Berlin. Und ich war zum ersten Mal in dem Hotel gegenüber von der Station, was sehr, sehr praktisch ist, weil dann fällt man einfach bloß so raus und ist dann schon da. Wir hatten gerade auf der EGX schon eine Erscheinung für 2019 und für 2018, nämlich namentlich nächste Woche, kommt ja auch schon was raus, auf das wir uns schon lange freuen. Ja, das ist ja schon ein halbes Erratum, weil Dom mit dem Boston der Überzeugung gesagt hat, es dauert noch. Und zwar Return of the Obra Dinn kommt am 18. Oktober raus von Duke Pope, dem nächste Woche. Entwickler von Papers, Please. Und ich bin sehr gespannt. Tobi, ich du hast es ja vor Ewigkeiten angeschleppt, das Spiel. Ja, irgendwie. Also die Demo. Vor vier Jahren oder so. Wie Papers, Please gerade draußen war, hat er ja schon angefangen mit dem Dings. Da sah man ja auch schon einiges. Also so das Deck von dem Schiff war da und so eine Sequenz, wo du irgendwelche Clues dann interaktiv dir rausgespielt hast, waren da. Und das Interessante ist, dass in der Zwischenzeit ja so viele Spiele erschienen sind, die so ähnliche Muster auch aufgreifen. Ethan Carter zum Beispiel gibt so Sequenzen, wo du rekonstruieren musst, was ist da passiert. Oder auch The Invisible Hours ist fast ein bisschen so, weil du halt da guckst du eher, wie ist was abgelaufen. Also ich bin gespannt, du hast in dem Spiel so ein Logbuch, wo du dann eintragen kannst, so Cluedo-mäßig. Tobi war es mit der Kaffeetasse in der Küche. Und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Hab auch hin und wieder immer ins Devlog rein geguckt, wo er erzählt hat, seitenweise darüber, wie er das Dithering gemacht hat, weil das ist ja nur ein Bit. Bin gespannt. Ja, kurz in eigener Sache, als Metathema kurz eingeschoben, steht nicht in der Agenda. Wir haben die Webseite umgestellt auf einen schöneren Player, den der Dom unter anderem mitcontributed hat, oder wo Dom was reinkontributed, der Podlove-Player. Ist großartig, finde ich gut, hat allerdings im Moment gerade einen entscheidenden Nachteil, nämlich die Volltextsuche funktioniert nicht mehr. Deswegen habe ich das nicht gefunden. Ich habe mich heute gesucht. Ah, deswegen konnten wir die Operatoren nicht finden. Das genau. Heißt, da musst du den Ding nochmal unten drunter klatschen, den Text gerade. Weil ja, der entweder so App oder anders, ja. Muss mir was überlegen auf jeden Fall. Mhm. Gut. Ja, aber ich hatte nämlich schon gewundert, dass ich nichts zu Hollow Knight gefunden habe. Ja. Ich wollte auch gerade schnell, wie sonst schon so oft, irgendwie einwerfen und in Folge Dingsbums haben wir auch schon über Operatoren gesprochen, aber nun ja. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir über Obra Dinn gesprochen haben, ist relativ hoch, wenn ihr eine beliebige Folge raus. Und wenn die Volltextsuche irgendwann wieder repariert ist, dann könnt ihr das auch selbst suchen. Ich kann aber in Overcast gucken, da gibt es nämlich jetzt eine Suche, das ist auch neu. Ich kann auch die JSON-Files durchkreppen. Also aber leider findet er da nur die Folge 342, wo Tobi und Dom drüber geredet haben, über den Trailer. Ja. Wir kümmern uns drum, aber vorher haben wir noch Neuigkeiten zu Hollow Knight, wie gerade schon gespoilert. Ja, interessanterweise hatte ich vor 2 Wochen geguckt, wann das denn jetzt für PlayStation und Xbox One rauskommt und da stand dann 2019 und dann war es einen Tag später auf PlayStation und Xbox One. Ja. Tja. Aber dazu gleich dann im Nachklapp noch was. Okay, dann kommen wir jetzt zum Konsum und wir fangen an mit One Hour, One Life. Ja, noch mehr Meldungen. One Hour, One Life von Jason Rohrer ist auf iOS gelandet. Mhm. Ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich habe das Tutorial durchgespielt und mich sehr über die Steuerung geärgert, weil da muss man rumswipen und rumtappen und dann registriert es nur bei jedem fünften Mal. Und das ist halt ein Spiel, wo du erstmal den Stein weglegen muss, dann zum Busch laufen, dann im Busch eine Beere pflücken, dann die Beere essen, dann den Stein wieder aufnehmen. Und unter Zeitdruck. Unter Zeitdruck. Essen immer unter Zeitdruck, weil sonst verhungert man ja sofort. Wie im echten Leben. Dann das Tutorial, der Tutorial-Text geht halt einfach über den Bildschirm, sodass du dann nicht siehst, wo du hinlaufen musst, weil der Tutorial-Text über dem Bildschirm ist. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt von der iOS-Umsetzung. Gibt's aber auch für Mac, PC und Linux. Dann hatte ich das Tutorial durch und habe mich mit dem europäischen Server verbunden und wurde dann als Eve geboren. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, über das Spiel schon mal gesprochen. Also man baut eigentlich so eine Zivilisation auf und du wirst immer geboren und lebst dann maximal eine Stunde ungefähr. Du wirst, wenn du der Erste auf dem Server bist, als Erwachsener geboren, aber sonst eben als Baby kannst noch gar nichts und die anderen Spieler müssen sich um dich kümmern und so weiter. In meinen 2 Versuchen, die ich jetzt heute gestartet habe, bin ich aber immer als Eve geboren worden. Heißt, ich bin der Einzige auf dem Server. Oh. Große Frage, warum? Ja, also ich kann bloß empfehlen, falls ihr euch für das Spiel interessiert, greift, glaube ich, eher zu einer Desktop-Version. Ich muss sagen, mich hat's auch deswegen abgeschreckt, weil das halt irgendwie alles so ein bisschen developerartig aussieht. Ja, also die Art ist super Developer-Art, die Sounds auch Developer-Sounds und sexy ist das alles nicht. Ja, und eben die UI auch Developer-UI und ja, also ich glaube, das Spiel an sich könnte durchaus sehr viel Spaß machen, wenn es halt irgendwie so einmal quasi den Don't Starve-Filter durchlaufen würde. Aber nun ja. Also es ist auch super kompliziert, weil du alles craften musst und es sehr schwierig ist, Dinge zu craften und mit einer schlechten UI die noch zu craften, noch schlimmer. Und es macht, glaube ich, auch bloß Spaß, wenn du halt einen Erwachsenen in Anführungszeichen hast, der dich anleitet als kleines Baby. Das ist, glaube ich, ganz lustig, aber diese Erfahrung habe ich ja nicht mal gemacht. Also ich war sehr enttäuscht eigentlich von der ganzen Sache. Verstehe. Blöd. Als nächstes kommen wir zu einem alten Bekannten. Ja, Philipp Stollenmeier. Philipp Stollenmeier hat ein Spiel gemacht über Bacon. Genau, Bacon the Game. Also Philipp Stollenmeier, Kami-Box hatten wir letztens mit Supertype, was mich zumindest relativ begeistert hat. Jetzt gibt es Bacon the Game, erscheint als Free-to-Play. Lust oder Free mit Werbung. Lustigerweise, die erste Werbung, die ich gesehen habe, war zu anderen Spielen von Kami-Box. Aber dann kommt, glaube ich, auch normale Werbung. Was man machen muss, man spielt eine Pfanne und mit einem Tipp auf die Pfanne kann man einen Bacon, der von oben nach unten fällt, wegschleudern und muss ihn auf Dinge schleudern, wie die Mona Lisa oder so. Die Mechanik hat mir so wenig Spaß gemacht, dass ich nach drei Screens aufgehört habe mit dem Spiel, ehrlicherweise. Aber es hat wohl ein paar sehr clevere und lustige, typische Philipp Stollenmeier-Dinge drin. Also es gibt wohl auch Put Bacon on den Twitter-Feed zu dem Spiel, zum Bacon the Game. Hm. Und wenn du halt zum Beispiel jetzt Tweets über das Bacon the Game schreibst, dann erscheint es in der App. In der App. Oder bei der Mona Lisa wird halt dein Porträt eingeblendet, weil er die Kamera benutzt und so. Also diese ganzen netten Dinge, die er immer in die Spiele reintut, die sind auch wieder drin, aber die Grundmechanik fand ich so abturnend, dass ich es nicht weitergespielt habe. Weil es auch schwierig ist, den Bacon auf Short. So rutschige Sachen drauf zu schleudern. Short. Ja. So viel bloß dazu. Gut. Aber er teast schon wieder sein nächstes Spiel an, das ist verrückt. Ja, er ist eine Spielmaschine. Der ist unglaublich. Die Spielmaschine. Der macht's, so macht man das auch. So macht man das. Das ist großen Respekt. Ja. Ab und zu, ich meine, wenn du so viel raushaust, dann ist es mal Hit or Miss. Ja. Aber ja, cool. Ja. Nächstes Spiel auf unserer Agenda, The Gardens Between. Ja, das ist diesmal schlimm. Feuer. The Gardens Between ist auch ein Spiel, über das ich schon 865 Mal gesprochen habe. Es ist jetzt erschienen, zwar für auf Steam, für Switch und PS4. Und mich hat es ja damals vor allem durch die Optik angemacht, ist auf auch beim IGF-Pavillon gewesen. In dem Spiel steuert man eigentlich die Zeit und nicht die Figuren. Es gibt allerdings zwei Figuren, ein Mädchen und ein Junge, die befreundet sind. Und so wie bei Nebulus, wenn das noch jemand kennt, um eine Insel rum, so einen rumgehen gehen. Also die Insel rotiert und sie gehen um die Insel rum. Und das Einzige, was du machen kannst, ist die Zeit vor- oder zurückspulen. Das heißt, wenn du vorspulst, dann gehen sie nach vorne und wenn du zurückspulst, gehen sie wieder zurück. Und es gibt bestimmte Stellen, wo du interagieren kannst. Der Junge kann mit so Art Knöpfen interagieren. Er kann so Lampen an- und ausschalten und das Mädchen hat eine Lampe in der Hand und kann das Level beenden und ich weiß es schon gar nicht mehr, weil es schon wieder zwei Wochen her ist. Also sie haben unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, du spulst die Zeit so vor, dass der Junge zum Beispiel an so einem Knopf ist, dann drückst du den Knopf und aktivierst den Knopf. Das ändert dann die Welt. Du machst eigentlich nichts anderes, als vor- und zurück zu spulen, die Welt so zu verändern, dass Wege offen gelegt werden, sodass du das Ende erreichst. Und bleibt dann die Welt verändert, auch wenn du die Zeit wieder davor zurückspielst? Genau, die bleibt verändert. Ah, okay. Und da sind halt auch so ein paar süße Meta-Dinger, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, das war auch im IGF, wo dann zum Beispiel so ein kleines Hüpfbox hüpft in den Monitor rein, wo so ein Spiel zu sehen ist, ein 2D-Spiel und ist dann in dem Monitor drin. Und je nachdem, wie du die Hüpfbox ausgestattet hast, durch deine Knopfdrücke, schafft die dann halt in dem Monitor das Level oder auch nicht. Also es ist wirklich alles sehr, sehr süß gemacht, erzählt eigentlich auch eine ganz süße Story. Zwischendrin hast du so kleine Sequenzen, wo dann die Geschichte der beiden Protagonisten nochmal erzählt wird. Lässt sich alles super gut in 2-3 Stunden durchspielen. Am Ende war es für mich ein sehr schöner Snack. Leider irgendwie hat es mich nicht so berührt, wie es eigentlich von den ganzen Außenparametern hätte sein müssen. Weil Puzzle war nett, Grafik war nett, Story war nett. Aber schönes Ding. Und ich hatte das Gefühl, sie haben es wirklich ausgereizt, den Mechanismus. Also sehr unterschiedliche Sachen gemacht, die man machen kann, aber der gibt halt nicht so wahnsinnig viel her. Also schönes Teil auf jeden Fall. Wenn man mal so zwischendurch sowas, eher sowas Zen-mäßiges, vielleicht Monument Valley-mäßiges spielen will. Verstehe. Ja, genau. Fürs PC, Switch, PS4. Genau. Gut. So für zwischendurch, was Zen-mäßiges ist Hollow Knight nicht, aber es ist jetzt, wie schon angekündigt, nochmal Thema im Nachklapp. Martin. Ja. Erzähl mal, hast du es nochmal geschafft, irgendwann zwischendurch reinzugucken? Ich habe tatsächlich in Kanada durchaus nicht allzu wenig Hollow Knight gespielt. Spielst du auf der Switch? Im Urlaub, ja. Ja, ich spiele es auf der Switch. Ah, wie sind denn so die Ladezeiten auf der Switch? Ah ja, interessant, genau. Nicht schlimm. Okay, schön, freut mich. Weil das war mein Gripe mit anderen Spielen auf der Switch, dass so echt Ladezeiten mich zu sehr genervt haben. Weil ich habe ja den Dom dazu gedrängt, dass er sich das für die PlayStation, oder? Ja, ja, ich habe auf die PlayStation gewartet. Ich habe auf Mac gespielt. Ich muss sagen, ich finde die Ladezeiten zu lang am Mac. Ha. Das ist immer so 2 Sekunden, wenn ich einen Bildschirm wechsle. Hm. Und wenn du einen Bildschirm wechselst? Ja, wenn ich in den nächsten Bildschirm reingehe, dann wird es schwarz und dann wird es wieder hell. Ach, wirklich, zwischen den Arealen hast halt du immer auch noch schwarz. Pause. Wow. Gut. Und hell. Nee, nee. Ja. Nee, nee. Vielleicht ist es 1 Sekunde, aber selbst 1 Sekunde ist da halt nervig. Hm. Vor allem, die einzigen wirklichen Ladezeiten, die dir auffallen auf der Switch, sind die Fast-Travel-Sachen und das ist auch nicht schlimm. Also. Mhm. Ja. Also vor allem, weil durch die Controls es mir durchaus öfter passiert, dass ich aus Versehen irgendwo aus dem Screen rausgehe und so. Hm. Ja. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen länger gespielt als vorher. So ein bisschen. Und muss sagen, mittlerweile bin ich absolut weggeblasen von diesem Spiel. Es ist so gut. Ich finde es absolut krass. Am Anfang dachte ich auch, nö, ich laufe jetzt in Forgotten Crossroads rum und ja, besiege ich meinen Gegner. Oh, da ist eine geheime Wand und so. Und für mich war das halt schon das Spiel. Hm. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und hat eine Vielfalt an NPCs und Secrets und Areas und Kämpfen und Progressionssystem. Also vor allem das Progressionssystem. Ich habe ja so geschimpft über God of War und Konsorten und ich finde, Hollow Knight hat halt eins, das ist super vielfältig, aber super simpel und verständlich. Ich verstehe es halt nicht. Warum geht es nicht? Also das Progressionssystem in Hollow Knight ist ja aufgebaut in 3 Kategorien, würde ich sagen. Die eine ist, du kriegst Zusatzfähigkeiten. Ja. Die kriegst du halt permanent. Die kannst du dann einfach immer machen, so wie ein Dash man bekommen könnte oder so. Mhm. Die du dann einfach machen kannst. Dann gibt es zusätzliche Kampffertigkeiten, die sind eher nicht so wichtig im Spiel, hatte ich das Gefühl. Ja, leider, das ist für mich auch so das Underpoweredste gewesen. Ja. Aber das Hauptding sind, glaube ich, die Charms, die du bekommst. Also du kriegst so kleine Amulette und du hast Slots für die Amulette. Am Anfang sind es, glaube ich, bloß 3 Slots, die du hast. Und jedes Amulett, je nach Stärke, hat halt unterschiedlich besetzt, unterschiedlich viele Slots. Und da kannst du dir halt deinen Charakter zusammenstellen, sehr, sehr unterschiedlich. Und Rollenspiele machen das oft mit so einem Leveling-System und Eigenschaften. Also ich habe halt Stärke und Klugheit und was weiß ich. Und da ist es ganz simpel. Ich habe einen Sack, der hat 3 Einheiten Platz und da kann ich meine Charms reinwerfen, die zusammenpassen. Das sind halt super unterschiedliche. Also zum Beispiel bei einer gibt dir bessere Orientierung im Spiel. Das ist ein reiner Convenience-Charm. Es gibt aber Situationen, da will ich den haben. Hm. In normalem Fall würde ich sagen, der nimmt mir einen Slot weg. Ich bin noch nicht blöd. Ich bin fast nur mit dem rumgelaufen zum Beispiel. Ich bin noch nicht blöd, aber ja. Und da entstehen halt auch sehr, sehr schöne Sachen, wie funktioniert die Karte. Also ich bin ja so spät in Spielen eingestiegen, dass bei mir alles schon Automapping war. War ja früher nicht so. Und da finde ich auch, das machen sie wirklich in einem schönen System, wo du erstmal eine Karte bekommen muss, dann die Fähigkeit, überhaupt Karten zu erweitern. Dann, du kannst dich anzeigen lassen auf der Karte, aber nur, wenn du einen Slot hergibst. Also musst du dich dann noch orientieren, wie sieht die Karte aus? Wo bin ich eigentlich hier? Das sind alles so schöne Fähigkeiten, die andere Spiele überhaupt nicht mehr einem abverlangen. Und auch die letzte Geschichte, dass du auch wenn du Zeug einzeichnen kannst, du kannst immer nur auf der Bank Zeug einzeichnen. Das heißt, immer wenn du ein neues Areal besuchst, hast du nicht gleich die Karte. Was ich einen sehr netten Kniff finde, weil die Bänke sind relativ gut verteilt und es ist eine schöne, ist gut dosiert einfach. Ja, und also selten ein Spiel gesehen, wo das Exploren so viel Spaß gemacht hat und gleichzeitig so eine Vertrautheit mit der Welt bekommen hat. Also sie ist nicht zugleich, dass ich nicht immer wüsste, wo ich bin nach einer Zeit. Sondern ich kenne die Ecken mittlerweile auswendig. Und das habe ich halt in vielen anderen Spielen nicht geschafft. Dass ich wirklich anhand der Welt sehe, wo bin ich jetzt gerade. Ich finde es ganz faszinierend, dass das Spiel auch dir sehr wenig erklärt, aber trotzdem explorable ist. Ja. Zum Beispiel wisst ihr, dass man overcharmed sein kann? Da habe ich mich spoilen lassen. Ja, und ich habe mich dann von Marcel spoilen lassen. Okay. Aber das ist super lustig. Das sind so viele kleine Details. Nur um das kurz zu erklären, man hat eben, wie Marcel schon richtig sagte, eben nur 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 Slots, wo man dann eben die Charms reinmachen können, die halt jeweils verschieden viele Slots brauchen. Und wenn man jetzt nur noch 2 frei hat, aber gerne einen Charm hätte, der 3 braucht, dann kann man einmal drücken und dann sagt das Meme, geht nicht. Und wenn man drauf besteht und irgendwie 5, 6 Mal drückt, dann ist man plötzlich overcharmed und dann slottet das doch noch rein. Es führt allerdings dazu, dass man mehr Schaden nimmt. Ja, es ist ziemlich gemein, weil ich habe das schon so ein, zweimal hatte ich schon ausprobiert und die Basismechanik, dass er dann einfach sagt, es geht nicht, ist auch klar und dass es halt lila angezeigt wird, was zu viele Charms sind, könnte schon ein bisschen ein Hinweis sein. Aber man muss das wirklich 5-mal am Stück machen. Du brauchst es ja nicht. Ich muss auch sagen, ich habe da auch so gut wie nicht eingesetzt. Also es ist jetzt auch nicht essentiell. Es ist aber ganz schick, also gerade wenn man Kombinationen ausprobieren will. Das ist nämlich auch noch so die andere Geschichte mit den Charms. Die Charms stacken ganz lustig. Also es gibt wirklich so, es lohnt sich einfach mal da alles durchzuprobieren, weil es gibt sehr, sehr schicke Varianten, so auf die man sich denken kann, aber so, dass die dann auch passieren. Ist auch fein. Also das ist halt auch, also du kannst ja quasi Builds machen damit, also wie du in Dark Souls halt mit Ringen und Rüstungen ein Build machst sozusagen, kannst du halt hier sagen, okay, ich brauche einen Charm, der mir irgendwie Soul mehr gibt und dann benutze ich diese Soul, um mehr Schaden mit meinem Cast-Ding zu machen. Solche Sachen funktionieren halt erstaunlich gut und kannst halt irgendwie eher Nahkampf oder eher Fernkampf oder solche Sachen machen. Ich habe es auch selten erlebt, dass die Belohnungen so gut funktionieren wie in dem Spiel. Weil alles, was ich mir erkämpft habe, ob durch einen harten Bossfight oder durch eine Jump-and-Run-Passage oder so, das war immer alles verdammt wertvoll, die kleinen Sachen. Einen neuen Charme zu kriegen ist verdammt wertvoll, einen Lebenspunkt zu kriegen ist super wertvoll. Oh ja. Also da gibt's halt vielleicht ganz am Ende des Spiels ist das Geld nicht mehr ganz so krass. Aber ich hatte nie das Gefühl, du wirst ja in den Open-World-Spielen normalerweise so mit Ressourcen vollgeschmissen, die du an jeder Ecke immer wieder kriegst. Und das, also diese Wertschätzung ist da gar nicht mehr da. Es war für dich auch wirklich dein erstes Metroidvania, oder? Weil das ist ja schon so. Metroidvania an? Ist Hop jetzt schon Metroidvania? Hop ist da auf alle Fälle mit. Hop zum Beispiel, da sind die Grafiken sehr ähnlich in einem Bereich, da fiel es mir viel schwieriger, ist aber auch 3D, top-down, fiel es mir viel schwieriger zu sehen, jetzt bin ich hier. Was ich ganz interessant fand, dass es für mich das erste 2D-Metroidvania ist, das ich wirklich durchgespielt habe. Weil ich bei Castlevania kann ich mich nicht dran halten, also egal welche Variante, bei Super Metroid habe ich immer an der Hälfte aufgehört. Zelda noch, aber Zelda ist ja auch nicht 2D, also ist ja nicht Jump'n'Run 2D Metroidvania, sondern ist halt so die andere Ecke, nur von den Mechaniken her. Also es ist echt, finde ich lustig, dass es das erste ist, dass ich wirklich komplett durchgespielt habe, obwohl ich das Genre an sich mag. Ja? Mhm. Und ich bin ja so über die 3D-Variante, über Metroid Prime so angefixt worden. Das ist, was bei dir gerade mit Hollow Knight passiert ist, bei mir mit Metroid Prime 1 passiert. Mhm. Und dann hatte ich ja den Vorteil, dass es dann noch 2 und 3 gab. Bei Hollow Knight habe ich so das Gefühl, das ist jetzt durch. Also da kommt noch ein DLC und so weiter, aber es ist das ist einfach, das Genre ist jetzt erledigt und zwar so richtig. Also versaut fürs Leben. Gefühlt. Also auch, was mir in anderen Spielen gut gefallen hat, wie in Minute oder eben in Hop, so dieses Entdecken, finde ich auch fantastisch umgesetzt in Hollow Knight. Ganz oft sind so Audio-Cues. Die sind super, ja. Oh, ja. Du hörst es irgendwo wimmern und dann denkst du, aber hier ist doch gar nichts, oder was pulsieren, wimmert. Oder pulsieren oder... Da muss doch was sein, was wimmert. Und dann suchst du und suchst und suchst und dann findest du es aber auch. Ja. Was da wimmert. Und so kleine Feinheiten, darf ich das spoilern mit dem Glas? Weiß ich nicht, wir haben so viel gespoilert jetzt schon. Also das ist. Na gut, das Spiel ist so umfangreich, es ist ganz schwer, da so viel zu spoilern, dass es sich nicht mehr lohnt, es zu spielen. Also es gibt so kleine Würmchen, die in Gläsern gefangen sind, und die kannst die Gläser zerschlagen und die Würmchen sammeln. Und irgendwann triffst du halt einen Boss und das ist der, der diese Würmchen in die Gläser steckt. Und du bist halt dann in so einem Raum, da sind überall diese Gläser. Also auf dem Weg zu dem Boss schon siehst du lauter Gläser und da stecken kleine Viecher drin, also Gegner. Und dann triffst du den und dann versuchst du gegen den zu kämpfen und stirbst vielleicht beim ersten Mal. Und dann kommst du wieder, um nochmal gegen den zu kämpfen. Und dann hat er deinen Schatten eingesperrt in ein Glas. Also du kriegst halt immer so einen Schatten, den du erst besiegen musst, wenn du gestorben bist. Da, um sozusagen wieder eine Einheit zu sein. Und das fand ich so nett, dieses Detail, dass dieser Typ halt so drauf ist, dass er sogar deinen Schatten da einsperrt. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Mini-NPC-Geschichten, die super süß sind. Das fand ich sowieso auch wirklich gut, weil ich muss sagen, mich persönlich hat so die Overarching-Story nicht so interessiert oder die ist auch nicht so zugänglich. Die ist so sehr, sehr meta und was weiß ich, was die wollen, aber die ganzen kleinen Geschichten, die ganzen kleinen NPCs, die rumlaufen, die man immer wieder trifft, die man einfach so, weil man das Ding abläuft und spielt, die sind auch alle super gemacht. Also alle haben so ihren eigenen Charakter und mit dem passiert dann noch irgendwas oder nicht. Also nichts, was man da so an NPCs sieht, ist einfach nur doof, sondern das hat irgendwie so eine Story und passiert und ist dann erledigt und das ist echt fein. Oder zum Beispiel Quests annehmen. Wie öde ist es bei einem normalen Open-World-Spiel? Und da ist es halt so, da ist plötzlich so ein kleiner Käfer und der wimmert. Und ich komme da nicht ran. Der ist da und wimmert. Und ich denke mir, ach, den will ich aber helfen oder ich will da hin. Und irgendwann habe ich dann einen Weg gefunden und dem geholfen. Und es war halt, ich habe diese Quest angenommen, weil ich das wollte. Das war nicht so ein, du musst jetzt aber hier das und das und das und das tun. Also fand ich viel schöner. Also wie der Charakter drauf ist, habe ich es bereut, dass ich ihm drauf geholfen habe. Und man kann ihm auch nicht helfen. Es gibt auch ein Achievement. Ja. Ach, du meinst noch einen anderen Charakter. Also sehr, sehr viele schöne Details und wirklich ein krasses Spiel. Der Preis ist ein bisschen unverschämt günstig, nämlich 15 Dollar. Weil ihr könnt damit rechnen, also wenn ihr das hinreichend durchspielen wollt, dann könnt ihr wahrscheinlich, weiß nicht, 30 bis 50 Stunden investieren. Ja, ich denke leicht. Ja, ja. Leicht. Also ich denke, man muss fast 40, weil bis ich es durchspielen hätte können, von dem, wie es läuft, waren es, glaube ich, 38 und ich habe echt durchgepäst. So, es war wirklich so, ich habe das aufgesaugt. Krass. Die Bossgegner sind mir ein bisschen zu schwer. Ich bin auch kein großer Bossgegner-Fan. Die sind aber gut gemacht trotzdem. Und jetzt bin ich halt an den Punkt gekommen, nach vielen, vielen Stunden, wo halt fast nur noch Bossgegner da sind. Aber ich bin satt und zufrieden und es war toll. Ist auch so mit der einzig größeren Kritikpunkt. Also neben den Schwertkünsten, die nicht so viel helfen, die Bosskämpfe sind schon ein bisschen zu schwer angesetzt und so ein allgemeiner Spielswitch für die Bosskämpfe ein bisschen kleiner wäre schon ganz nett. Also das Funktionssystem gibt einem das ja. Also wenn man halt mehr explored, so diese Metroidvanias sind ja eigentlich implizit auch normalerweise gut machbar, weil man kann halt immer ein bisschen Sidequesten und dann kriegt man entweder mehr Herz oder mehr Fähigkeiten, damit alles einfacher ist. Gerade Quick Focus zum Beispiel hilft mir massiv beim Bosskämpfen zum Beispiel. Ja, da gibt es echt viel, was wirklich hilft, aber es ist trotzdem noch extrem anspruchsvoll. Also gerade auch für die Hauptstoryline muss man einmal so in so einem Boss-Battle mit so an den sechs rollenden Gegnern. Klar kann man das mit Geschick auch, aber ich bin jetzt nicht schlechter am Controller und es ist echt hart gewesen teilweise. Und ich war dann schon echt gut ausgestattet. Also es ist sehr vielfältig auch. Also es kommen Leute auf ihre Kosten, die exploren wollen, Leute, die gerne Jump and Run so Celeste-mäßig machen wollen. Wenn einen die Kämpfe interessieren, ist das ganz gut. Wenn man so kleine zwischenmenschliche Geschichtchen hören will, auch die Overarching Story ist, wie gesagt, ein bisschen verschwurbelt. Hm. Aber also es gibt für vieles, glaube ich, Leute da Sachen. Und wie gesagt, auch ich, der keine Bosskämpfe mag, habe es sehr gerne gespielt. Ich habe 3 kleine Nitpicks. Erstens, mir passiert so oft, dass ich aus Versehen mit einem Charakter spreche, obwohl ich gerade kämpfen will oder vorbeilaufen oder so. Das liegt am Analogstick. Weil der zu sensitiv auf nach oben pushen ist. Genau, weil auslösen ist nach oben drücken. Ja. Das ist so ein bisschen nicht irgendwie einen Knopf drücken, sondern nach oben. Und das passiert beim Vorbeilaufen schon gerne. Da gehe ich auch gerne mal irgendwo in eine Tür rein und dann lädt es und dann muss ich wieder raus und es lädt wieder. Also das ist das Erste. Das Zweite, was war das Zweite? Das weiß ich nicht mehr, das Zweite. Mit den Charms, mit den Fähigkeiten, ja, das war vielleicht nicht so. Na gut, das Dritte war auf jeden Fall das Wichtigste. Ich habe eine Boss-Battle gemacht und danach ist das Spiel abgestürzt. Oh. Und das ist natürlich hart. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Effekt, wenn du sie einmal schaffst, dann bist du wahrscheinlich mittlerweile auch schon so weit, dass du sie nochmal schaffst. Also mir hattest du das Zweite, glaube ich, gesagt, oder was als Zweites qualifizieren könnte an der Stelle, nämlich der Weg bis zum Boss-Battle ist ab und zu anstrengend, fandst du. Ja, aber das ist so eine schwierige Sache. Also das war nicht das, was. Aber doch, das hast du mir mal. Ja. Du hast mal gemeckert, aber ich finde es ganz gut, weil man halt auch viel beides. Lernt auf dem Weg. Ich finde es beides. Also ich hätte mir fast gewünscht, dass es einfach Unterschiede gibt. Manche Bosse ist der Weg kürzer und bei anderen ist es so, wie es ist. Diese Phase nach einem Bosskampf, das Runterkommens, diese Anspannung, da wieder hinlatschen zu müssen, was immer so 15 Sekunden, 20 Sekunden, eine halbe Minute dauert, die hat was. Aber manchmal ist sie auch einfach zu nervig. Ich fand zum Beispiel Crystal Peaks. Crystal Peaks ist ein bisschen weit gewesen. Ja, oh, das ist auch die Arschlochnummer, wo der auf der Bank sitzt. Genau. Das ist so, oder ist eine Bank, weil das die erste Bank ist seit langem. Ja, aber wie fantastisch ist das denn, die Bänke? Super. Zuerst schön. Eine ganz normale Bank, sieht aus wie eine Bank. Dann kommt die nächste, sieht genauso aus wie die Bank. Dann ist die Bank plötzlich aus Stein. Dann gibt es eine Bank, das ist ein toter Käfer, weil der Typ, der daneben sitzt, halt Käfer ist. Ja. Dann kommt eine Bank, die schwebt in der Luft und ist in Eis eingegossen. Und dann muss sie halt erst freischalten. Dann sitzt einer auf einer Bank. Dann kommt eine Bank, die musst du bezahlen, weil hier ist halt die Bezahlbank. Ja. Also die haben so viele nette kleine Ideen da. Und dann gibt es auch eine Bank, wo man Geld einzahlen kann. Ist auch nicht so. Ach so, ja. Eine Bank gibt es auch. Ist aber nur in Deutschen, stimmt. Bench funktioniert da nicht. Nee, das mit dem Weiterlaufen, ja, wie gesagt, ich finde beides. Mhm. Es hat einen tollen Effekt und es ist frustrierend gleichzeitig. Ich hätte mir gewünscht, dass es halt nicht immer ist. Mhm. Ja, also ich fand es gut ausreden an der Stelle, weil man gerade auch so, auch die Möglichkeit, dass man, also in fast allen oder wirklich in allen Geschichten kann man sich auch seine Seele wiederholen, ohne den Bosskampf zu wiederholen zu müssen und zu schaffen zu müssen. Und so das, oh, aber ich bin jetzt schon hingelaufen, um meine Seele zu holen, also um meine Void-Version zu holen. Probiere ich es doch nochmal. Ach ja, muss ja wieder hinlaufen. Also so, es ist so dieses, es triezt einen die ganze Zeit, um es nochmal probieren. Und ich finde genau diesen Lauf doch nochmal hin, trägt sehr dazu bei. So, und finde ich gut. Ich finde gut so dieses, ach, nochmal und nochmal und nochmal, weil ich habe schon öfter mal so, also gerade am Anfang, ich hatte so in den ersten 8 Stunden dann mal so ein, jetzt reicht's aber auch Moment, den man dann damit überwunden hat und nicht eben mit einer nervigen Lotterie, sonst irgendwas, Suchtelmechanik, sondern mit, ach, habe ich ja schon gemacht und dann jetzt bin ich auch unterwegs und habe noch was gesehen, wo ich auch noch hin wollte, weil die Welt so schön ist und. Was ich auch noch sagen wollte, ist auch super schön zuzugucken. Also wir hatten es auch mal so schön in Kombination gespielt, so einer spielt, einer guckt zu. Macht auch Spaß, weil man kann schlaue Hinweise geben bei den Bosskämpfen, ist doch ganz albern, so, man kann sich ein bisschen meckern, aber halt einfach nur die Welten und die Stories zu erleben und dann so ein bisschen, also ich habe viel taktische Hinweise auch bekommen dann aus dem Off, das war gut. Ja, ja, ich mag die Musik auch super gerne. Ja, ich habe dann noch ganz zum Abschluss ein Experiment gemacht und zwar nochmal eine neue Partie gestartet, um mir nochmal den Anfang anzugucken und zu überlegen, wie wirkt die dann, und das war super interessant, weil du hast ja keine Fähigkeiten am Anfang. Das war ein bisschen frustrierend. Ich habe alle Knöpfe gedrückt, nichts passiert. Ich muss halt rumlaufen. Und bin dann nochmal zu den Bossgegnern und habe die so simpel geschlagen. Und bei denen bin ich am Anfang 10-mal gestorben, bis da irgendwas ging. Und das hat mir schon auch gezeigt, ja, dieses Spiel hat gut funktioniert und mich auch gut trainiert. Ja. Große Empfehlung auf jeden Fall hier für alle. Interessanterweise beim IGF hat es nur für lobende Erwähnungen gereicht letztes Jahr. Also für mich ist es jetzt der Referenztitel für Metroidvania so komplett. Also es ist halt so wie, ja, es ist einfach auf dem Punkt an der Stelle. Wenn du 2D Metroidvania haben willst, dann entweder starte mit dem oder spiel das auf alle Fälle. Also da ist kein Weg drum rum. Da out Nintendo, so. Schön, freut mich. Ja. Da kann man nichts mehr zusätzlich sagen, glaube ich. Insofern kommen wir dann zum Podcast im Podcast, nämlich zur State of the Union, was den Companion angeht. Ja. Oder die Companion, muss man ja sagen. So. Nein, der Companion. Das ist, du Ach bist ja, ja okay. der, ja eigentlich... Okay, yeah. Ob du als Helfer, ja, ob du als Helfer männlich oder weiblich bist, ist noch offen. Es gibt noch kein Charakterdesign. Ja, ich habe die Woche mal ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe ein Shop-System gebaut. Jetzt kann man zwischen den Levels Dinge verkaufen und kaufen, aber im neuen Level wird noch nicht dein Equipment dann reingeladen, das du dir gekauft hast. Das steht jetzt dann an. Ich habe ganz viele Dinge umgesetzt, die Marcel Dom mir empfohlen haben und Feedback eingebaut und Testflight gebaut. Also das war mehr so eine administrative Woche jetzt und halt den Shop gebaut. Interessant fand ich das beim Shop, dass allein dieses Hin- und Herziehen von Items, so zwischen dir und dem Shop, und du kannst sie auf den Boden legen und du kannst sie in den Shop reinlegen und so weiter, das hat schon an sich fast was Spielhaftiges. Also dieses Hin- und Herschieben von Gegenständen. Und da überlege ich mir, ob ich vielleicht in die Richtung noch so ein bisschen was untersuche, ob man da was rausholen kann. Ja, also da hat sich nicht viel getan die Woche. Also nicht viel Sichtbares. Eine Sache, über die ich sprechen wollte, so eine Programmiergeschichte, weil ich an die schon jetzt ein paar Mal gestoßen bin und irgendwie ich habe da keine ordentliche Antwort drauf gefunden. Ich erzähle es mal am konkreten Beispiel. Ich habe Items, die sich kombinieren lassen mit verschiedenen anderen Geräten. Und das Kaffee Item, mit Milch. Kaffee mit Milch, ja. Ein Griff mit einem Schwert. Klinge. Genau. Und diese Items, die können selbst entscheiden, ob sie kombinierbar sind. Und jetzt habe ich gemerkt, ich kann eben, wenn ich im Laden bin, dann kann ich dem Laden plötzlich ein Schwert zusammenbauen mit seinen Sachen. Und das wollte ich natürlich nicht, dass du dem Verkäufer, der einen Griff hast und eine Schwertklinge, dass du dem ein Schwert baust. Oder noch schlimmer, dass du deinen Griff nimmst und mit der Klinge vom Verkäufer dann ein Schwert baust. Wem gehört das dann? Wie viel kostet das? Das waren alles Probleme, die ich mir nicht antun wollte. Jetzt sind die ganzen verschiedenen Items so eine Klassenhierarchie, die ist relativ flach. Also es gibt eine Itemklasse und es gibt ein paar Dinge, die davon erben. Die Waffe, den Schatz, den Hammer, der Dinge repariert. Und jetzt wollte ich irgendwo ansetzen und sagen, wo tue ich jetzt die Entscheidung rein? Darf ich das? Gehört mir dieses Ding, das ich zusammenbauen will? Gehören mir beide Teile von dem Ding? Und ich bin dann noch nicht glücklich geworden, weil es gibt nicht irgendwie einen Mechanismus, dass die Basisklasse immer zuerst zu Schuss kommt. Also du hast, ich könnte es in die Basisklasse vom Item einbauen, dass das Item sagt, gehöre ich dem Helden und gehört, oder der Heldin und gehört das mein Gegenstück der Heldin, und dann darf die Unterklasse entscheiden. Aber da gibt es keinen Sprachmechanismus dafür. Da müsstest du dann in den Unterklassen, in den abgeleiteten Klassen sagen, Überklasse, darf ich mich kombinieren? Und wenn die ja sagt, dann darf ich selber nochmal eine Entscheidung dahinter hängen. Das müsstest du aber in jeder abgeleiteten Klasse irgendwie brav einhalten, dass du immer die Basisklasse fragst. Also fragen sich beide Gegenstände gegeneinander oder fragt nur ein Gegenstand? Das fragt nur einer. Weil du könntest ja auf jeden Fall so machen, dass du einen Vertrag machst. Also nur wenn die Milch mit Kaffee darf und der Kaffee mit der Milch, dann können sie kombiniert werden. Mhm. Dann kannst du je nach Situation, Milch ist vergoren, sagt, ich kann nicht mehr mit dem Kaffee. Verstehst du? Und wo ist dann die Owner-Logik? Wo lebt die dann? Ja, die kann dann in einem beliebigen der Objekte leben, beziehungsweise jedes Objekt müsste ja einen Owner haben, oder nicht? Ja, aber ich möchte diese Abfrage, passen die Owner zusammen von beiden Objekten? Nee, das meine ich gar nicht. Sondern du sagst, ich kann mich mit einem Kaffee kombinieren. Mhm. Und ach so, du bräuchtest beides. Du bräuchtest die Owner-Logik zuerst. Genau, ich will zuerst die Owner-Logik klären. Ich will zuerst fragen, darf ich diese Kombination überhaupt machen? Darf ich die beiden Gegenstände aufeinander ziehen? Weil die beide mir gehören. Und dann frage ich die Gegenstände, okay, könnt ihr euch kombinieren? Ja. Und du willst es mir gehören nirgendwo reinpacken, so richtig? Ja. Also ich frage mich, wo das mir gehören dann lebt, weil ich will es nicht in jedem Gegenstand implementieren müssen. In der Basisklasse von allen Gegenständen, da müssten trotzdem alle Gegenstände brav immer in der Basisklasse einen Aufruf starten. Das verstehe ich nicht so ganz genau. Also wenn es ein Property ist auf der Basisklasse, dann kannst du das so abfragen. Ja, aber das ist ja genau das. Wer fragt denn das ab? Die Kombinationsfunktion. Ja. Methode. Und da hätte ich halt, genau, die kann halt. Ja, vielleicht muss ich in der Moment, wer macht es denn momentan? Wer macht es denn momentan? Momentan macht es der. Der Kaffee selber oder die Milch? Nee, momentan macht es das Ding, das das Inventory kontrolliert. Ja, aber dann kann es doch gucken, haben zwei Objekte den gleichen Owner. Ja, das macht es halt an mehreren Stellen, dass diese kann ich mich kombinieren Logik aufgerufen wird. Mhm. Du kannst halt, also wenn das wirklich. Wenn dir die Reinheit dieser Operation so wichtig ist, dann könntest du einen Operator überladen, der das macht. Also wie meinst du? Also du könntest ja zum Beispiel ein Plus überladen, dass es irgendwie auf deine Items funktioniert und dann halt irgendwie entweder das kombinierte Ding zurückgibt oder halt nix. Mhm. Und die Operation selbst prüft dann quasi, ob beide Objekte demselben gehören. Mhm. Ja, du hast ja sozusagen zwei Schritte. Also die Combine-Logik darf es nur erlauben, wenn beide dem gleichen gehören und wenn die Objekte selber sagen, sie sind mit dem anderen kombinierbar. Mhm. Aber das gehört doch dann einfach in die Funktion rein. Kein Combine. Das sind die Parameter, die abfragen muss. Und woher dann die Information kommt, wer der Owner ist und ob sie kombinieren können, das sollen ja die Objekte machen, weil das Daten der Objekte sind. Das heißt, ich mache es in der Klasse, die feststellt, darf ich zwei, die beide Objekte kennt und die zusammenstecken will? Ja, die kannst du sogar irgendwo haben, diese Klasse, wenn die beide Objekte... Eine eigene Funktion, die vorher fragt, gehören die beiden... Hm. Also das, du kannst das ein bisschen stacken, wenn du willst. Also wenn du nur sicherstellen willst, dass das Kombinieren läuft, kannst du ja irgendwie so anonyme Funktionen benutzen, die Dinge überprüfen. Und die kannst du dann oben drauf und dann kannst du immer dasselbe aufrufen. Weil was ich so ein bisschen raushöre, ist, das Einzige, was dir Magenschmerzen bereitet, ist, dass jede Subklasse auch wirklich die kann ich mich kombinieren Funktion aufrufen muss beim Kombinieren nochmal, die Ownership prüft. Ja. Und das kann man zwar so machen, aber dann muss es halt jeder dann nochmal tun und vergesse ich das dann irgendwo mal, dann passiert es nicht. Und was du halt machen kannst, ist, dass du sowieso nur die kombinierende Funktion hast und dann noch deine Bedingungen oder deine Sachen obendrauf eben als anonyme Funktion oder als Bool-Funktion mit dazu gibst. So, dass du praktisch, du musst es immer aufrufen, weil das ist das Kombinieren und dann addest du halt noch Funktionalität und das nicht über die Superklasse, sondern über, über so anonyme Funktionen. So. Und die müssen halt dann alle erfüllt sein. So. Und die werden dann einfach kombiniert. Also du kommst nicht drum rum, weil du halt dieses Ding aufrufen musst. So, das ist so ein Weg vielleicht daraus. Oder du hast halt deinen Funnel Point in diesem externen Controller, der das eh immer macht als einen Schritt, weil der ist halt der Funnel Point und dadurch passiert es ja auch nicht. Ja, das Problem, das ich mit dem Funnel Point habe, ist halt, das geht so lange gut, wie nur dieser externe Controller der einzige ist, der das aufruft. Ja. Und wenn dann der nächste daherkommt und auch fragt, so Kaffee.can combine with Milch, dann fehlt wieder diese Owner-Abfrage. Ja. Ach, es geht dir darum, dass es eine Funktion auf dem Item ist. Mhm. Ja, gut, aber du hast ja die Superklasse, die das Item ist, oder? Mhm. Und die hat ja auch alle Properties, die in der Can-Combine-Funktion abgefragt werden. Mhm. Das heißt, also ich hätte es jetzt sowieso so gemacht, dass nicht das Objekt selber fragt, sondern ich eine Funktion tatsächlich mit zwei Objekten aufrufe. Das finde ich irgendwie sauberer, weil du hast zwei Objekte und irgendwie, welches ist jetzt, welches combined mit welchem? Dass es irgendwo so eine Funktion gibt, sei es Klassenfunktion von irgendwas oder so. So wie Vector-Lab. Einen Kombinierer mehr oder weniger und der Kombinierer wiederum nutzt alle Protokolle, die du definiert hast in deinen Objekten und das ist halt die einzige Instanz, die das macht und dann, wenn du neue Properties hinzufügst oder neue Sachen passieren können, musst du halt deine Items erweitern, dass die das noch das Protokoll sprechen. So, dann können die sagen, da können die praktisch schon Hinweise geben, was sie denn werden, wie sie sich kombinieren würden, wenn, aber der Kombinierer ist der einzige, der immer benutzt wird und ist halt so ein Singleton oder eine Klasse. Und dann hast du zumindest so da den Funnel Point. Stimmt. Das ist cool. Das ist cool. Es muss ja noch nicht mal ein Objekt sein, das kann ja auch einfach eine Klassenfunktion sein. Mhm. Ja. Aber einfach irgendwo. Also diese Funktion, die ich jetzt in dem Inventory Controller gebaut hätte, die vorher Ownership checkt, bevor sie die Items fragt, könnt ihr euch kombinieren. Das wird so ein irgendwie geartetes Singleton, das über allen Wassern schwebt und dann nur dadurch kann man überprüfen, kann man zwei Items kombinieren und die hat dann dadurch, dass sie der globale Funnel Point ist, vorher die Gelegenheit, alle anderen Checks zu machen. Ja. Nice. Ja, cool, vielen Dank. Das bringt mich weiter. Dann kombinieren wir Podcast mit Verabschiedung und wer ist der Owner? Der Laden. Aber ist die Verabschiedung auch der Owner? Bist du auch der Owner? Ja, ich owne die Verabschiedung jetzt. In diesem Sinne, Servus und Baba, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Servus. This is a 1, 2, 3, 4. Google Plus is dead. Nobody cares. Excepting Robert Scoble. Who could forget him in the shower with Google Glass ignoble? It would be nice, I'll admit, to have an alternative to Facebook, but not from another great big company. Sadly, this seems like it's not meant to be. They are a monopoly. Google Plus is so